freue mich darüber, dass es gelungen ist, Lerv zu töten. Lerv töten. Darüber, dass es gelungen ist, Lerv zu töten. Lass uns das doch mal mit fröhlichem Herzen verkünden.